Erster Wehe der Stadt Ninive. Sie ist voller Lügen und Gewalt. Sie hört nicht auf zu stehlen. Zweiter hört die Peitschen. Hört das Geräusch der Räder. Pferde rennen und Wagen rollen. Dritter Reiter greifen an. Schwerter und Lanzen glänzen. Es gibt sehr viele Tote. Man fällt über die Körper. Vierter, die Stadt war wie eine böse Frau. Sie hat Völker mit Zauberei betrogen. Fünfter, Gott sagt, ich bin gegen dich. Ich zeige allen Völkern deine Schande. Sechster, ich werfe Schmutz auf dich. Ich mache dich hässlich. Alle werden dich ansehen. Siebter, alle Leute laufen weg. Sie sagen, Ninive ist kaputt. Niemand hat Mitleid mit dir. Achter, bist du besser als die Stadt Noamon? Sie lag am Nil. Das Wasser war ihr Schutz. Neunter, Kusch und Ägypten gaben ihr Kraft. Put und Libyen halfen ihr. Zehnter, aber auch diese Stadt wurde besiegt. Die Menschen wurden gefangen. Die Anführer kamen in Ketten. Elfter, auch du wirst schwach sein. Du wirst dich vor dem Feind verstecken. Zwölfter, deine Mauern sind schwach. Sie fallen um wie reife Früchte von einem Baum. Dreizehnter, deine Soldaten haben Angst. Die Tore stehen offen. Feuer verbrennt die Riegel. Vierzehnter, hol dir Wasser für den Krieg. Mach deine Mauern fest. Mach neue Steine aus Lehm. Fünfzehnter, das Feuer wird dich fressen. Das Schwert wird dich töten. Du hast viele Leute, aber sie helfen nicht. Sechzehnter, du hast viele Händler. Aber sie fliegen weg wie Insekten. Siebzehnter, deine Anführer sind wie Heuschrecken. Wenn es warm wird, fliegen sie weg. Niemand weiß, wo sie sind. Achtzehnter, deine Anführer schlafen, König von Assyrien. Dein Volk ist in den Bergen. Niemand holt sie zurück. Neunzehnter, deine Wunde heilt nicht. Alle Leute klatschen vor Freude. Du warst immer böse zu allen.